We'll be right back.

Thank you.

come. Me that always on the sun. This is Grace, Grace Jones. To the rhythm. I'm just trying to think of something that Dave and I have been D-Bear and I have been practicing on a lot of standards. And so it's nice to be able to pull out the real book and try to play this stuff. Aber die How Trompete, das klingt wahnsinnig schön. You know Pascal. Sehr gut. Hey Meg, you ever jam with Pascal? Yeah. You jam with Pascal? Hello again. Das ist wundervoll. Wundervoll. How can you set up 500 miles high? Wunderschön. Ich könnte jetzt ein Binding Beer trinken. You know, some of these Frenchies like to go all the way, you know? Eintracht Frankfurt, Nummer 1. They want to go 500 miles. Yes. And we know each other. We know each other very well. Mein Club Nürnberg, wahnsinnig schlecht. Oh, I don't know. Wunderschön. Ja, gleichfalls. Ja, ich okay, muss meine Deutsch üben. Ist fast verschwunden. Ich trinke Budweiser. Yep. Auf Eintracht. You're a lot better than me. Well, that's because du hast ein deutsche Frau, so du musst Deutsch sprechen. Stimmt. Manchmal deutsche Fernseh-Watch. Bruce, willst du ein kurzer trinken? But I don't, sehr gut. I'd have to go back to Germany to learn my German again. Nein, sag's nicht. Meinst du Budweiser, ne? Oder Army Beer? Ami-Bier. Das Ami-Bier, das ist nicht schlecht, das ist nicht gut, das geht, das ist billig. Ein Ami. Da freue ich mich. Dieser Typ ist ein Ami. Moment, ich muss mal sehen, das ist fast 9 Uhr abends bei euch. Der Typ ist ein Ami. Budweiser. Where did he come from? Ami-Bier. Probably Brooklyn. Well, let's see. We ought to do something. Yeah, but, Dave. Dave, what do you want to? Hey, Dave, what do you want to do? I don't know. 8 Uhr ist 8 Uhr bei mir in Frankfurt. Frankfurt. 8 o'clock. Markus, hast du schon was getrunken heute? Army beer. Es regnet ganz schön bei euch, oder nicht? Ach ja, stimmt, ja. A glass of 14 plus 6. In Phoenix. Stimmt. In Phoenix. 20 Uhr. Latin again. Go, hey Meg, you call. Magnus hat gefragt, ob wir in Latin noch eine spielen. What Latin do you know, Magnus? Can you play for Latin? How about we don't know 500 miles high. Not all of us. Or do you, Meg? Do you know 500 miles high, Meg? Pascal wants to do all this esoteric crap. Yeah, I know. And we're not there yet. We're going to get there one day, Pascal. Hold on to your horses. I'll put 500 miles high on the next list, okay? Because you're way ahead of us on that, okay, my good friend? How high is the moon? Magnus, what do you want to do? Magnus, does that... Dieser Attentat, das war in Hanau, oder? Bei Frankfurt. Wrong man, what is this? Triste. What is this? Ghost. Because Bruce, you must. Right. Ja. Es war schrecklich. Es war sehr, sehr nah. Eine verrückte Neonazi. Ja. Fünf Jahre intensive. Sehr spät angefangen, sehr spät. Viel zu spät, leider.